die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Halleluja, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Gott ist hier. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist hier. Weißt du, egal wodurch du gerade durchgehst, ich sag dir, Gott ist gut. Amen. Also es gibt in manchen christlichen Kreisen gibt's diese Gewohnheit, und ich finde es gar nicht schlecht, vom Inhalt her, wenn du zu deinem Nachbarn sagst, Gott ist gut, dann antwortet er alle Zeit. Wie wäre das? Üben wir das mal. Ich sag's mal zu euch. Gott ist gut. So, und alle Zeit? Gott ist gut. Amen. Also nochmal. Gott ist gut. Und alle Zeit? Gott ist gut. Amen. Halleluja. Und das sollten wir nicht nur proklamieren, sondern wir sollten es glauben. Und zwar alle Zeit. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens. Amen. Egal, wie die Situation gerade ist, egal, wodurch wir gerade durchgehen, Gott ist gut. Amen. Und er hat gute Pläne mit deinem Leben. Halleluja. Zu jedem Zeitpunkt, egal, wie es momentan aussieht. Halleluja. Gott ist gut. Und er tut Wunder. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch waren begeistert gestern Abend, was Gott alles getan hat? Halleluja. Preist den Herrn, so gewaltig, wirklich, wie Gott wieder gewirkt hat. Solche Wunder. Was mich besonders beeindruckt hat, war die Frau. Ich weiß nicht, ob sie heute Abend hier ist, aber gestern waren ja deutlich mehr Leute natürlich beim Herrlichkeits- und Wundergottes. Dieser Herzinfarkt vor 6 Wochen, Lungenembolie, konnte nicht mehr richtig durchatmen. Gott hat sie vollkommen befreit. Sie konnte völlig frei atmen. Gott hat sie total befreit. Und sie hatte von Kindheit an einen angebrochenen Wirbel gehabt, hinten in der Halswirbelsäule. Deswegen konnte sie seit Kindheit ihre Halswirbelsäule nicht richtig drehen und hatte starke Schmerzen. Und sie stand da vorne und hat so gemacht die ganze Zeit und hatte keinerlei Schmerzen mehr. Halleluja. Ist das nicht stark? Amen. Gott hat wirklich eine Rundumheilung gemacht. Oder auch das, was vorher Christine erwähnt hat, deine Enkelin war das, gell? Halleluja. Wie heißt sie? Jay Lee, das ist der Hammer, ne? Das war nach dem Gottesdienst, das habt ihr gar nicht mitgekriegt, aber es war nach dem Gottesdienst, sie kam zu mir und sie hat, das ist eine Hammergeschichte, ne? Der Arzt hat diesem Kind, als es 2 Jahre alt war, aus Versehen das Trommelfell rausgerissen. Und dann irgendwie wurde es natürlich wieder reingetan oder was, ne? Und dadurch hat das Ohr immer weiter Probleme gemacht und der Amboss wurde zerstört von dem Ohr. Alle immer schlechter, die Hörfähigkeit wurde immer schlechter und sie hatte total Probleme in der Schule, weil sie nicht mehr mitkam, weil sie schlecht gehört hat. Und so weiter. Und gestern Abend kam sie nach dem Gottesdienst zu mir und ich habe für sie gebetet und habe ein kreatives Wunder freigesetzt in diesem Ohr. Und dann habe ich getestet an beiden Ohren und sie fing an zu weinen, weil sie hat an dem schlechten Ohr wieder genauso gut gehört wie an dem anderen Ohr. Halleluja. Und gerade vorher habe ich mit dem Großvater, mit dem Opa sozusagen, so sieht es nicht aus wie ein Opa, aber ja, Halleluja, habe ich gesprochen. Heute hat es die Enkeltochter 13. Geburtstag und sie sagt, sie ist den ganzen Tag am Feiern, weil Gott ihr Ohr geöffnet hat. Halleluja, ist das nicht der Hammer? Am Vorabend ihres 13. Geburtstags. So gewaltig, ha? Danke, Jesus. Amen. Also dafür lohnt sich alles. Und wir können noch viele weitere Wunder von gestern Abend erzählen. Aber das ist jetzt heute Abend nicht das Thema, sondern wir wollen einfach auch heute Abend einige Damen zu Wort kommen lassen. Also ich muss euch sagen, bei Glory Life dürfen auch Männer predigen. Ja? Nur schon mal. Und da predigen auch Männer. Aber heute hat sich irgendwie so ergeben. Wir haben heute ein spezielles Potpourri heute Abend, Damenwahl, ja, Halleluja, Amen, Halleluja. Christine startet mit einem kurzen Impuls und dann einfach schauen wir, was Gott weiter tut. Wir sind immer frei, auch zwischendurch den Heiligen Geist wirken zu lassen und sowieso zum Schluss komme ich nochmal und dann schauen wir einfach, was Gott noch vorhat. Also, preist den Herrn, Amen, geben wir der Christine mal einen Applaus. Sie fängt an. Ja. Also das Feiern natürlich jetzt nicht abschalten, ja? So, machen mich mal so laut, dass es gut ist. Aber nicht abschalten. Das Feiern darf man nicht abschalten. Halleluja. Gott ist gut. Ah ja, das habt ihr schon mal, ja, alles klar. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Gott ist gut. Und ich hatte den Impuls zu sagen, keep it simple. Halte es einfach mit Gott. Gott ist nämlich nicht kompliziert. Der ist total einfach. Also nicht einfach gestrickt. Haha. Er ist ja großartig und wow. Aber wisst ihr, er ist so großartig und so gut, dass er erstens jeden im Blick haben kann, niemanden vergisst, die Tochter bei euch oder die Enkeltochter nicht und denk jetzt nicht, aber mich. Das stimmt einfach nicht. Wie kann ein Gott, der gut ist und der auch von sich behauptet, gut zu sein, und ein Jesus, der über diesen Planeten gewandelt ist und gesagt hat, ich heile hier alle Kranken, beziehungsweise gemacht hat, ja, wie können wir da denken, dass der an uns vorübergeht? Muss man mal ein bisschen an den Kopf fassen, so? Weil manchmal sind da so Gedanken drin, die sind einfach irgendwie, keine Ahnung, wo die herkommen. Versteht ihr? Gott ist gut. Und ich hatte zwei Personen aus der Bibel mir rausgesucht. Die Frau am Brunnen. Wer kennt die Frau am Brunnen? Okay, wer kennt die Frau am Brunnen nicht? Dann muss ich noch ein bisschen was zur Frau am Brunnen sagen. Aber die Frau am Brunnen, die ja mittags sozusagen zum Wasserschöpfen geht, trifft auf Jesus. Und ja, die haben so eine kleine Unterhaltung und so. Und dann wird da immer über Wasser geredet und dann also auch noch so andere Sachen. Aber das Entscheidende ist, obwohl sie relativ wenig von ihm eigentlich erzählt kriegt sozusagen, glaubt die dem einfach. Die glaubt dem einfach. Das ist der Hammer. Denn wenn ihr die Geschichte von Nikodemus kennt, wer kennt die Geschichte von Nikodemus, der nachts zu Jesus geht? He keep it not simple. Not simple. Wirklich nicht. Der hat total theologisch und kompliziert und überhaupt. Und dann Jesus erklärt ihm das eigentlich so deutlich, dass ich habe es nochmal nachgelesen und gesagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Dass du bist der Lehrer Israel und du weißt nicht, wie das hier geht. Versteht ihr? Es geht überhaupt nicht um Theologie. Darum ging es überhaupt noch nie. Jesus ist so simpel, dass es auch ein ganz kleines Kind verstehen kann. Und wisst ihr, als ich zum Glauben kam vor über 30 Jahren, da habe ich eine Bibel gehabt. Oh, Halleluja für dieses Buch, dass ich darin lesen kann. Also ich meine, wir sind in Deutschland, wir können alle lesen, versteht ihr? Und ich habe darin gelesen. Und ich habe gedacht, der ist ja total krass. Der Typ ist einfach krass. Was der alles kann, was der alles macht. Wow! Und wisst ihr was? Ich war wie die Frau am Brunnen. Ich habe ihm einfach geglaubt. Ich habe diesem Wort einfach geglaubt. So wie es da steht. Ich hatte keine Erfahrung, er hatte auch keine Familie mit so viel Erfahrungen, die Jesus vielleicht schon kannten, aber trotzdem nicht diese Riesenerfahrungen hatten. Ich war eher wie diese Frau am Brunnen, die einfach gesagt hat, ja, dann gib mir doch dieses Wasser. So einfach. Gib mal her. Versteht ihr? Das ist das, wo Jesus manchmal wirklich uns wirklich auffordert und sagt, jetzt nimm es doch endlich mal. Ich habe so viel für dich. Glaub's mal. Versteht ihr? Keep it simple. Also nicht wie dieser Nikodemus da, der das irgendwie, versteht ihr? Als ich zum Glauben kam, also nochmal die Geschichte, vor 30 Jahren, okay? Ich hatte ein bisschen was von der Bibel gelesen. So ein Jahr lang hatte ich das schon mal gelesen. Und dann war ich schwanger. Und dann hatte ich einen Termin beim Arzt. Arzttermine, muss man wissen, die können manchmal ganz gut sein, aber manchmal können die auch echt nicht so gut sein. Dann muss man die Diagnosen, die die Leute da stellen, einfach mal canceln. Wenn sie nämlich überhaupt nicht dazu führen, dass du dich erstens besser fühlst und zweitens irgendwie mal das Gefühl hast, hier geht's mal vorwärts, sondern so, oh, dann, und es ist, passt überhaupt nicht mit dem Wort Gottes zusammen, canceln, canceln, canceln. Weil, wenn sich das Ding da festsetzt da oben, ne, ganz schlechte Nummer. Und bei mir war es so, dass der auch mit so einer Diagnose kam und der meinte, mein Kind, was in meinem Bauch ist, das kriegt einen offenen Rücken. Ich habe jetzt mal nachgegoogelt nach 30 Jahren, was mich da eigentlich erwartet hätte. Ich habe damals nichts gegoogelt, da konnte man überhaupt nicht googeln. Und außerdem, Preis dafür, dass man damals nicht googeln konnte. Nein, ich hätte nicht gegoogelt, weil ich weiß ja noch, was ich zu ihm gesagt habe. Ich habe zu diesem Arzt gesagt, okay, nehmen wir mal an, das wäre so. Dann hat Gott jetzt genau 9 Monate Zeit, ein Wunder zu tun. Und selbst wenn er nach 9 Monaten das Wunder nicht getan hätte, dann hätte er es ja auch nach 18 Monaten noch tun können oder nach 25 Monaten noch tun können. Gott kann doch immer Wunder tun. Gott kann immer Wunder tun, versteht ihr? So, und dann, ich habe dann nochmal darüber nachgedacht. Okay, das war so meine Antwort. So. Und dann habe ich gesagt, und jetzt will ich nicht mehr darüber reden. Ha! Und das, nachdem ich nur ein Jahr gläubig war. Mich hat das gar keiner gelehrt. Ich hatte hier nicht so leckere Lehrstunden, wie ihr die da immer in Stuttgart macht. Da so Aktivierung und so ein Kram. Nix davon. Ich war in einer Gemeinde, wo das überhaupt gar nicht gelehrt wurde. Das wurde ja noch nicht mal geglaubt. Aber das stand in dem Buch, tralala, ich habe es verstanden. Versteht ihr? Ich habe es einfach geglaubt. Keep it simple. Wenn er sagt, ich bin dein Heiler, dann ist er dein Heiler. Wenn er sagt, ich bin dein Versorger, dann ist er dein Versorger. Wenn er sagt, er ist der, der dich beschützt, dann ist er der, der dich beschützt. Ab und zu müsst ihr mal ein bisschen sortieren da oben, weil es doch so ist, wie er es sagt. Er kann ja gar nicht lügen. Hallo? Alles fußt darauf, wo du dein Glauben hinpackst. Was glaubst du wirklich? Und das äußert sich genau in solchen, also dieses Arztgespräch, also wie gesagt, ich das hatte mir keiner gelehrt. Das kam da so raus. So. Und es stimmte ja auch. Mein Sohn ist natürlich nicht kerngesund geboren worden, sondern nach einer gewissen Zeit, 24. Schwangerschaftswoche, hatte ich vorzeitige Wehen, ab ins Krankenhaus und dann natürlich immer mit dieser Arzt-Scheiß-Diagnose da. Ne? Ich sage, Sie rufen da an im Krankenhaus, Sie sagen Bescheid, ich will nicht darüber sprechen. Ich empfehle dieser Film ab und zu für den Mund, ja? Nicht, wenn man vorne predigt, dann ist es sehr ungünstig, aber ansonsten manchmal ist es so wichtig, dass du das Ding hier verschließt und nicht Sachen sprichst, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Amen. Amen. Die haben nicht mit mir gesprochen, weil er hat es ihnen ja gesagt. Die haben dann immer Ultraschall gemacht und man sah dann so in den Gesichten der Ärzte und so, ich dachte immer, du hast ja noch Zeit, du hast ja noch Zeit, du hast ja noch Zeit. Versteht ihr? Und dann kommt dann irgend so ein Tag und dann sagen sie, ja, eigentlich will man ja noch eine natürliche Geburt und das geht dann auch nicht. Und dann kommt ein Kaiserschnitt und ich so, okay, Herr, du machst das, wird alles super, alles wird super. Und so war es auch. Und so wird es auch in deinem Leben sein. Versteht ihr? Wir erzählen uns diese Wunder ja nicht so, oh, der mal einst und so. Nein, Gott ist gut. Gott ist auch einfach zu verstehen. Also, du hattest ja 6 Sachen oder so aufgezählt, ne? Also, er ist, gut, okay, gut, das lassen wir mal, das ist so alles. Also, mein Versorger, er mein Beschützer, mein Arzt, oh, Halleluja. Er ist allwissend, er ist immer bei dir. Ja, meine Hände reichen sowieso nicht aus, um aufzuzählen, was Gott, wenn man die Namen Gottes liest, was er alles ist. Er ist gut. Er ist einfach nur gut zu uns. und er sieht dich und er weiß, wann er sein Wunder oder das Wunder oder dein Wunder bei dir platzieren kann. Amen! Amen! Halleluja! Gott ist gut. Amen. Oh, praise the Lord. Danke, Jesus. Danke für offene Herzen. Danke, dass du wirklich ein guter Gott bist und dass wir dir vertrauen können unter allen Umständen. Und danke, dass du so einfach bist. Er hat zu mir gesagt, vertraue auf den Herrn. Ich darf dazu heute mal ein Psalm vorlesen. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Land sicher leben und es wird dir gut gehen. Freue dich am Herrn, das hatten wir heute schon, und er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Ich meine, stell dir mal vor, es ist einfach und wir brauchen uns lediglich freuen über ihn, dass er alle Zeit bei uns ist, dass er weiß, er hat ja das Buch, wisst ihr eigentlich, dass er ein Buch geschrieben hat über jeden Einzelnen von euch. Er hat sich die Mühe gegeben. Ich meine, und das wird auch immer noch weitergeschrieben, dieses Buch. Und er kennt euch, er kennt jeden Einzelnen und er freut sich über euch. Und er freut sich noch mehr, wenn wir uns freuen an ihm. Ich meine, das ist doch wirklich simpel, Christina, oder? Das ist doch der Kracher. Also das hat mich so berührt. Und dann gibt er uns noch das, was er uns wünscht. Da brauchen wir gar nicht arbeiten für ihn, sondern uns lediglich freuen. Also das ist doch mal eine frohe Botschaft, oder? Das hat mich fast mehr als überrascht. Die Psalme sind super, ich kann euch sie echt empfehlen. Die machen mir so viel Freude. Und dann sagt er, und das ist eigentlich das Thema, was ich in diesem Jahr, glaube ich, mehr als alles Weitere erleben durfte mit ihm. Dieser Ständer ist nicht schön hier. Ich stell die mal weg. Das konnte ich eben gar nicht angucken, da wäre Christine immer drüber gestolpert. So, also es geht weiter. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Vertraue auf ihn und er wird es richtig machen. Ich meine, jetzt diese Kontrolle nicht loszulassen, von diese eigene Kontrolle, die wir da so gerne alle vielleicht noch mal, manchmal das eine oder andere Mal halten. Loszulassen ist nicht einfach. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr den Mut habt, und ich ermutige euch, wirklich loszulassen und euch diesem wunderbaren Gott auszuliefern, weil er tut Wunder. Er ist einfach der Gott, der alles kann. Und er will sein Licht wirklich hell aufstrahlen lassen in euch, in einer Weise, also geistlich gesehen seid ihr ja natürlich, sind wir alle schon rein, aber er möchte wirklich in die Schatten, er möchte reinkommen in deine Seele, er möchte in dein Herz, er möchte dich in deinem Körper erfüllen. Er möchte jeden Bereich, wir haben gerade so ein Beispiel gehabt, wo wirklich, ja, wirklich 6 Lebensbereiche sozusagen betroffen waren. Er möchte in jeden Lebensbereich und im Übrigen auch in jeden Verwandten, Weihnachten steht ja vor der Tür, möchte er auch sein Licht reingeben. Und das ist so einfach im Grunde. Also erstmal, wenn ich morgens, ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich diese Zeit morgens mit dem Herrn wirklich so liebe. Und wenn du morgens aufwachst und ihm einfach diesen Tag übergibst und sagst, Herr, hier ist wieder ein neuer Tag, guck mal, ich übergebe dir den Tag und dieser Tag wird genial und er wird erfolgreich. Und dann lässt du los, also ich lasse dann immer los, ich ruhe im Glauben, schlafe im Sturm, also so. Und dann das Alleroberwichtigste ist Danke. Weil vollbracht hat das ja alles schon, aber wie kommt das denn nun zu dir? Also dass es zu unserem Pastor kommt und zu unserer Pastorin, super. Aber es soll ja auch zu jedem von uns wirklich ganz praktisch in den Alltag. Und wie aktivieren wir das? Okay, danke Gott, du bist heute mein Versorger. Du begegnest mir in jeder Not und auf jeder Welle. Du bist einfach da. Danke, dass du da bist und dass du mich führst, dass du mir Weisung gibst, dass du einfach, ja, dass du mir sogar den Weg ausleuchtest. Du bist einfach da und du heilst, du hast schon alles geheilt, aber ich danke, dass du mein Heiler bist. wenn irgendetwas, danke, dass du mein Tröster bist, wenn das Herz gerade schmerzt. Und das ist doch wirklich einfach. Und also, das kann man mittags auch mal wieder machen, wenn irgendwas zwickt oder irgendwas komisch ist oder Unsicherheit. Also so ein Danke geht ja nun leicht von den Lippen. Und ich meine, und das, es berührt mich einfach so. Und er sagt, ja, Freude ist unsere Stärke, aber er hat mir noch was Cooles mitgegeben. Er sagt, im Stillsein und im Vertrauen ist auch deine Stärke. Werde doch mal still. Gerade um Weihnachten rum. Es ist so viel Aktion und Ablenkung und Geschenk. Das brauchen wir gar nicht. Es gibt nicht nur die stille Nacht. Weihnachten. Bei Jesus und bei meinem Papa haben wir 365 Tage stille Nacht und stiller Tag. Und dieses Stillsein im Herzen. Komm zur Ruhe. Und wisse, dass ich Gott bin. Bring dein Herz wirklich zur Ruhe und glaub ihm das doch einfach mal. Und vertrau, lass dich mal, ich sehe manchmal so ein großes Kissen, in dem ich mich da einfach so morgens reinplumpsen lasse, wie so Kinder das auch gerne so machen. Einfach so reinfallen lassen, sich in dieses Vertrauen Gottes mal. Und wie geht das Bild, was dir hilft, ist auch schön. Ne? Also vertrau ihm einfach. Er ist gut, alle Zeit. Und in Sprüche 16,3 steht, der Segen des Herrn ist der Reichmacht. Und neben ihm fügt keine eigene Anstrengung nichts hinzu. Also dieses Rumgeschufte und Rumgeracker vor Weihnachten, das bringt gar nichts. Also ist wirklich meine Einladung, sich zu entspannen und zu wissen, ein dankbares Herz ist wirklich, und das fand ich absolut der Hammer, ist der Schlüssel, wusstet ihr das, für mentale und psychische Gesundheit. Ist ja auch so ein Thema, ne? Der eine oder andere kennt das und ist schon durch viele Wellenbewegungen gegangen. Also ich durfte das auch schon. Und ich habe gemerkt, je dankbarer mein Herz wurde, ich habe gar keine Bedrängnisse mehr, psychischer Art oder so oder irgendwas. Oder dieser Stress. Und ich glaube, dass wirklich ein dankbares Herz, also ein glaubender Mensch jammert ja nicht, ne? Der hat nicht so ein jammerndes Herz. Und ein jammernder Mensch glaubt nicht wirklich. Also ich habe hier das mal aufgeschrieben. Ein glaubender Mensch jammert nicht. Ich fand den Satz richtig gut. Und ein jammernder Mensch glaubt nicht. Daran erinnere ich mich manchmal, wenn irgendwie meine Seele doch nochmal so eine Runde drehen will, dann sage ich so, nee, hör mal auf. Und es ist so gut, sich vom Heiligen Geist vielleicht auch manchmal in seinem eigenen Unglauben, wenn wir das denn doch nicht glauben und doch noch was hinzufügen wollen, was er schon erledigt hat, was hinzufügen wollen, das bringt gar nichts. Das können wir gleich, das schmeißen wir denn über unsere Schulter und sagen, nee, jetzt hör mal auf, komm zur Ruhe, wisse, dass ich Gott bin und im Stillsein und im Vertrauen liegt wirklich deine Stärke. Oh, Halleluja. Und wenn ich jetzt nochmal an Weihnachten denke, Weihnachten gehen ja immer die Lichter an, wir haben jetzt schon den Tannenbaum auch angemacht. Ne? Im Wort steht ja, also Papa hat ja sowieso alles angefangen mit, ne? Es werde Licht. Und er hat mir so aufs Herz gelegt, dass ihr euch nochmal bewusst macht, dass ihr ja das Licht und das Salz dieser Erde seid. Ihr seid jetzt die Antwort. Jesus ist jetzt beim Papa oben, die haben eine gute Zeit. Und ihr seid ja, wir sind ja hier jetzt die Vertreter. Wir sind das Licht sozusagen und er sendet uns aus in die Finsternis. Ne? Und zum Glück bricht ja das Licht die Finsternis. Und wusstet ihr, dass ihr wirklich dieses Licht in eure Familien tragt, jetzt um Weihnachten rum? Also stellt euch nicht nur vor, dass ihr so eine Stadionleuchte seid. Das, was er da reingepackt hat, ist so, es ist so herrlich, wie unser Pastor immer sagt. Und es soll so hell aufstrahlen vor euren Verwandten. Und das kann man ruhig auch schon mal 14 Tage vor Weihnachten auf den Weg schicken. Weil das nämlich viele Informationen hat. Wer die Konferenz gesehen hat, der weiß, da ist viel Power drin. Und das tut auch diesen Feiern, die auf uns zukommen, die der eine mag und der andere auch nicht. Da kann man das Licht schon mal ein bisschen vorausschicken und sagen, Es werde Licht in meine Familie. Und ich glaube, das ist das beste Weihnachtsfest und das gesegnetste und das fröhlichste und das entspannteste Weihnachtsfest wird. Weil Gott möchte unsere Familien wiederherstellen. Sind sie nun gläubig oder nicht? Er ist dran. Er ist an unseren Familien dran, weil uns Gott liebt und weil Gott gut ist. Ja, lasst euer Licht hell aufstrahlen. Ihr seid die Antwort für diese Welt, weil Gott hat uns hier dazu aufgerufen. Und ja, ja, Friede sei mit uns ein gesegnetes. Ich bin schon früh mit Weihnachten, aber unsere Pastoren sehe ich vielleicht nicht mehr, aber wir werden noch natürlich noch Gottesdienste haben. Aber man kann den Frieden jetzt schon mal losschicken. Auch das, schickt ihn los und freut euch schon mal auf Weihnachten, auch wenn es freut euch alle Zeit. Amen. Olivera. Ja, Gott ist gut. Gott ist gut alle Zeit. Er ist unser Vater. Er ist unser Vater der Liebe. Und weißt du was? Du bist für Großes bestimmt. Er sagt in seinem Wort, ich habe dich, dich Christian, dich Jens, dich Jutta, dich jeden Einzelnen, der da ist, beim Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich an meinem Herzen gezogen. Du bist mein geliebtes Kind, weißt du? So sehr habe ich dich geliebt, dass ich meinen Sohn aus meiner Gegenwart in dieser Welt sandte, damit er all das, was dich von mir trennt, auf sich nimmt, hier am Kreuz, da, wo er geblutet hat, da, wo er bespuckt wurde, da, wo er einfach als der allerletzte, er war nicht mehr erkenntlich als ein Mensch. Unser Jesus, das hat er für dich getan. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Und er sagt, ich habe alles vollbracht. Er hat deine Krankheit getragen. Er hat deine Schuld getragen. Er hat deinen Mangel getragen. Er hat alles, was dich beladen hat, getragen. Genau. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und du hast jetzt eine wunderbare Bestimmung, weil er dich herausgenommen hat aus der Macht der Finsternis und versetzt in himmlische Orte. Du hast Zugang. Ist das nicht wunderbar, was unser Pastor gestern gepredigt hat? Wir haben permanenten Zugang zur Gegenwart des Vaters. Wow, wow, wow, wow, wow. Ist das nicht gewaltig? Was sind wir für welche? Was sind wir für welche? Söhne Gottes in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, der den ganzen Universum geschaffen hat, die Sterne, die Galaxien, all diesen Universum. Das ist unser Vater. Das ist unser Vater. Und da haben wir permanenten Zugang. Und er hat uns alles gegeben, damit wir dieses himmlische Leben hier auf dieser Erde leben können und diesen Himmel hier bringen. Wir haben Autorität bekommen, zu sprechen. Wenn wir das Wort Gottes aus dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes sprechen, dann passieren Dinge. Oh, Halleluja. Genauso. Mein Pastor und meine Pastorin ich muss ein Zeugnis erzählen, so. Die waren irgendwo in Amerika und haben ihre Tasche irgendwo vergessen und das Flugzeug musste abfliegen und oh, weia, weia. Und die haben gesagt, das geht nicht, wir brauchen ein Wunder. Und ich habe immer so gedacht, Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich bin aus einer sehr intellektuellen Familie. Meine Mutter hat Sprachen und Philosophie unterrichtet und hat gesagt, die Philosophen, analytisch, strukturiert, überlegen. So, und als ich dieses Wort las, dann habe ich gesagt, das hat mein Herz berührt. Das ist eine Herzenssache. Und ich glaubte dieses Wort, so wie auch Christine das sagte. Herr, Papa, du hast das gesagt, ich muss das nicht hinterfragen, ich muss es nicht analysieren, so steht das geschrieben, hast das gesagt, Punkt, Ende, basta. Keine Diskussion und keine Analyse. So, und dann war ich vor 2 Jahren in Cannes mit meinem Mann und apropos Wunder mit Flugzeug. Und dann, mein Mann las nicht so richtig, wo wir hin, zu welchem Check-in gehen mussten. Und das war in München. Und da musste man mit der Bahn und mit dem Bus fahren. Und dann kamen wir natürlich beim falschen Check-in. Und die Dame sagte, sie haben Flugzeug verpasst, das geht nicht mehr. Ich habe gesagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Marcello, steh auf, lauf. So, wir gehen jetzt wieder zur Bahn. Wir stellen uns im Bus und der Busfahrer sagte, ich kann nicht losfahren, weil ich muss Passagiere warten. Ich habe geguckt, es waren keine Passagiere. Ich habe gesagt, Sie müssen losfahren, weil ich habe mein Wunder, da, ich muss nach Hamburg. Ich hatte nur 10 Euro in der Tasche. Und wenn das bei euch passiert, dann kann es bei mir genauso passieren. Und der Busfahrer ist gefahren. Und dann haben wir wieder die Bahn genommen und zum Check-in gegangen. Und Marcello wurde rot und hat gesagt, ich gehe nicht mehr. Ich habe gesagt, doch, du läufst jetzt, du gehst nicht. Und wir kamen bei Check-in und da war eine Dame und die sagte, oh Mensch, haben Sie aber Glück gehabt. Das Flugzeug ist noch da. Sag ich, ja, wunderbar. Und dann sind wir reingegangen. Und wir saßen drei in einem so und ich war glücklich. Ich habe immer gesagt, oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Alles ist mir möglich, alles ist mir möglich. Oh, ich danke dir, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Oh, danke. Die Engel haben das alles arrangiert. Oh, wir haben auch dienstbare Geister, die Engel. Das ist das nicht wunderbar? Wir haben dienstbare Geister an unserer Seite, die der Herr uns geschenkt hat. Wir sind nicht alleine. Und wir saßen dann in dieser Dreierreihe und da war ein Herr neben mir, das war ein Geschäftsmann und sehr so. Und ich war sehr glücklich und ich habe ihn begrüßt und ich war voller Freude und ich habe gesagt, wissen Sie was, ich muss Ihnen was erzählen, möchten Sie es hören? Ja, ja. So, wissen Sie, dieses Flugzeug hat auf uns gewartet, sagt er, wirklich? Sag ich, ja. Und in dem Moment sagte der Pilot, ich bitte Sie um Verzeihung, aber es ist etwas sehr Interessantes passiert. Diese Cars, die die Baggage tragen, die bringen, die waren auf der Fahrbahn und die konnte man nicht irgendwie zur Seite so schnell. Und wer war das? Das waren die Engel. Die haben diese und das Flugzeug hat eine halbe Stunde gewartet. Ja. Ja, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Lass dich ein. Es ist eine Herzenssache. Es ist eine Herzenssache. Glaube ihn. Glaube ihn. Glaube ihn. Wir sind erlöst, um zum Leben aus Glauben und nicht aus Schauen. Aus Glauben an jedes Wort, was er in diesem wunderbaren Testament uns gegeben hat. Wir sind Übernatürliche. Und wir sind hier, um den Himmel auf Erden zu bringen. Ist das nicht wunderbar? Und jedes Wort, was von den, ich liebe von Kenyon, der schreibt so wunderbar in seinen Büchern, sagt, die Worte auf den Lippen eines Gläubigen, die haben Kraft. Und wir sprechen Worte der Liebe, weil wir kommen aus dem Königreich der Liebe. Wir sprechen Worte der Freundlichkeit, des Respektes, der Gnade, der Güte. Wir sind aus diesem Reich geboren. Das sind wir. Das ist die Wahrheit. Wir sind erlöst, um nicht aus dem Sehen zu leben, sondern aus dem Glauben an jedes Wort, was unser Vater gesagt hat. Das ist alles Ja und Amen. Und Jesus hat das bewiesen. Er hat gesagt, alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Ist das nicht wunderbar? Keep it easy. So wie Christine es gesagt hat. Gott, du hast das gesagt. Du hast mich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Das Alte ist vergangen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und die Schöpfung wartet voller Sehnsucht, dass diese Söhne Gottes, diese neue Schöpfung offenbart wird. Diese Schöpfung, die ihren Vater, die ihren Reich, Königreich repräsentieren. Du bist ein Botschafter dieses wunderbaren Reiches und alles ist dir möglich und du bist geliebt. Du bist seine Braut, auch wenn du ein Mann bist. Und wie ist das denn, wenn Jesus ist unser Bräutigam und das ist eine Liebesgeschichte zwischen uns beiden, eine Liebesgeschichte. Er küsst dich mit den Lippen seines Mundes. Er liebt dich. Verbringe Zeit mit Jesus in deinem Herzen. Lass ihn dich lieben. Lass ihn dich lieben. Empfange von ihm, was er jeden Tag für dich bereitet hat. Und aus dir fließen automatisch diese Ströme lebendigen Wassers, Ströme der Heilung, Ströme der Liebe. Und dein Licht scheint hell in dieser Welt. Amen. Amen. Jesus ist unser Bräutigam und das hatte ich so auf dem Herzen mit den 10 Jungfrauen, die da so loslaufen und diesen Bräutigam empfangen möchten. Und da gibt es 5 Jungfrauen, die sind ganz weise und die haben tatsächlich diese Liebesbeziehung mit Jesus. Und da gibt es 5 andere, die werden als töricht genannt. Und da habe ich mich immer gefragt, woran liegt das? Was ist das? Ich habe es nicht verstanden, dieses Gleichnis, bis vor kurzem noch nicht. Und da wurde ich so geführt in der Offenbarung, da gibt es nämlich auch eine Gemeinde, das war eine wirkliche Gemeinde, da wurden damals die Taschentücher von Paulus, die waren so gesalbt, dass die Leute da geheilt wurden. Das war die Gemeinde der Epheser. Und Gott ist ganz begeistert, er spricht da zu dem Pastor, dem Engel der Epheser, also Gemeinde, und sagt, ich bin eigentlich begeistert, ihr seid so treu, ihr seid so ausharrend, ihr seid eigentlich, ihr erkennt die Apostel, die gar keine sind, und ihr mögt die Nikolaiten nicht, die hasse ich auch so mehr oder weniger. Er hat einfach gesagt, Mensch, ihr seid einfach super, aber ihr habt ein kleines Problem, was gar nicht so klein ist. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und das soll uns gar nicht jetzt entmutigen. Wir können ja zurück und wir können ja umkehren. Und dann sagt er würde dann den Leuchter, der in der Gemeinde ist, entfernen. So, und dieser Leuchter, der steht für die Salbung, der steht für die guten Taten, für das Tolle, was wir machen, dass wir heilen, dass wir an Wunder glauben und dass wir diese Wunder auch weitergeben. Dafür steht der Leuchter, für eine Gemeinde, die gut funktioniert, die gute Taten tut. Das ist dieser Leuchter. Und diese Jungfrauen hatten Leuchter. Die hatten Leuchter und die 5, die ein bisschen, also töricht, nicht nur ein bisschen waren, hatten ihren Leuchter. Die hatten diese Taten, die hatten diese Salbung, die hatten wunderbare Sachen bei sich. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Und die anderen 5, die hatten diesen Leuchter, aber sie hatten auch Öl in ihren Gefäßen. Und die Bibel spricht von Gefäßen, zur Ehre, zur Unehre. Sie sagt, ein Haus hat viele Gefäße. Die einen Gefäße sind aus Holz, die anderen aus Gold und so weiter und so fort. Und da gibt es eben Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Der Punkt ist, wir sind die Gefäße. Jetzt komme ich genau auf das, was Olivera gesagt hat. Das Öl soll in uns hineinfließen. Durch den Dialog mit Jesus, ihm alles zu erzählen, transparent zu sein. Das habe ich jetzt erst so gelernt, weil es hieß immer bekennen, bekennen, aber jetzt habe ich gelernt, man muss transparent sein, ihm alles erzählen, alles sagen, was mich bedrückt und dann kommt das Öl und fängt an, Veränderung zu schaffen in mir. Es macht mich besser, es macht mich transparenter, es macht mich ehrlicher, es macht mich offener und das ist das Schöne. Und Jesus sagt zu diesen Jungfrauen, die schlafen alle ein, ist kein Problem. Ihr kennt das auch, wenn ihr jemanden erwartet, abends spät und der kommt nicht nach Hause, kann schon sein, ne? Dann nicke ich einfach weg, dann schlafe ich. Kenne ich, ja, wie auch immer, dann schlafe ich ein und dann kommt die Person. Und nun kam der Bräutigam in Mitternacht und auf einmal hieß es, jetzt ist der Bräutigam da und dann war kein Öl mehr da für die Leuchte. War kein Öl mehr da. Und die anderen sagen, ja, weißt du wirklich, wir brauchen unser Öl und ich glaube, für alle reicht das auch nicht richtig. Und ehrlich gesagt, kann man das Öl auch nicht weitergeben. Dieses Öl der Intimität kann man eigentlich gar nicht weitergeben. Wenn ich an Maria und Martha denke, ja, da sagt Jesus, eins tut Not, nämlich in meiner Gegenwart zu bleiben. Und dann fließt das Öl. Und die gute Martha, die war eine ganz tolle. Die hat ihre Dienste gemacht, die hat sich angestrengt, genau wie die Epheser, die war am Ausharren, die war am Anstrengen. Aber es ging ein bisschen bergab schon, ne? War nicht so ganz amused über die Maria, die Gnade hat schon so ein bisschen, ne? Und das Öl floss nicht mehr so richtig. Und Jesus sagt am Ende dieser Geschichte mit den Jungfrauen, sagt er, ich kenne euch nicht. Und ich glaube, darum geht es jetzt gar nicht hier mit Verdammnis und ich kenne euch nicht, aber es geht darum, wir wollen ihn kennenlernen und er soll uns kennenlernen. Und das ist diese Erfüllung. Und dann fließt unser Öl und dann leuchtet unsere Leuchte und dann sprechen wir das Licht aus der Fülle unseres Herzens, kommen dann die Worte raus, die dann Lichtträger sind. Amen. Amen. Ah, wie wunderbar ist unser Gott. Halleluja. Liebst du ihn? Liebst du ihn, wie er ist? Und ich glaube, er möchte uns in dieser Zeit einfach immer mehr sich vorstellen und zeigen, wie er wirklich ist. Und es ist gut, wenn du einfach die Evangelien liest und guckst, wie war Jesus, als er über diese Erde gelaufen ist. Und nicht, dass ich mir irgendwann irgendein Bild von Jesus mache, irgendwie wie er am Ende aber gar nicht ist. Und ich glaube, wir können wirklich lernen, und auch für diese Zeit müssen wir es lernen, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Weil er möchte nicht, dass wir ihn nur vom Hörensagen kennen, sondern und von irgendjemand anderem, sondern er möchte, dass wir persönlich ihn kennen. Er möchte gekannt sein für uns. Er kennt uns durch und durch. Und er möchte, dass wir ihn kennen, durch und durch. Und ich habe es am Sonntag gepredigt, und ich war so einfach sehr berührt von der Geschichte, als Petrus auf dem Wasser ging, also als das, beziehungsweise waren die Jünger in einen Sturm geraten. Ihr kennt die Geschichte oder die meisten. Und sie fürchteten sich und die Wellen schlugen hoch. Und es ging, ja, also ich denke, da waren Todesängste von den Jüngern definitiv da. Und dann sehen sie Jesus, sie denken am Anfang noch, es ist ein Geist, und sie fürchten sich, und Jesus sagt, und Petrus sagt zu Jesus: Herr, wenn du es bist, wenn es kein Geist ist, sondern wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu gehen, und ich komme zu dir, und ich werde aus diesem Boot aussteigen. Und ich bewundere Petrus, weil ich erinnere mich, wir waren vor einigen Jahren, also wir sind jedes Jahr ungefähr, letztes Jahr Ausnahme, waren wir auf Korsika, sonst sind wir immer in Südfrankreich. Und wir waren mal in der Nähe von Théoule-sur-Mer. Und dann sind wir nachmittags mit einem Boot zu einer Insel gefahren. Und es wurde stürmisch auf diesem Boot. Und also es war, also für mich war es total stürmisch auf jeden Fall schon. Georg hatte noch eine kleine andere Kategorie. Und ich hab auf diese Wellen geschaut, und dann habe ich an Petrus gedacht und dachte, bei Petrus waren die bestimmt noch höher, und es war Nacht. Und ich dachte, oh, jetzt aus dem Boot aufsteigen. Also es ist nachmittags. Und trotzdem sind die Wellen schon ziemlich hoch. Also jedenfalls ist Petrus ziemlich in der Ehre. Also ist in meiner Achtung einfach ziemlich gestiegen. Ich musste zum Glück nicht raus. Also das Boot ist gut. Danke, Jesus. Nächstes Mal. Danke, Jesus. Und was so stark ist, Petrus läuft, ja. Also Petrus läuft auf dem Wasser, indem er auf Jesus schaut. Und solange er auf Jesus schaut. Und plötzlich schaut er weg. Und er schaut auf die Wellen und er schaut auf den Wind und er sieht, ein Mensch kann doch gar nicht auf dem Wasser laufen. Ich denke, das ist nicht wahrscheinlich. Was mache ich da eigentlich? Und er hat seine Augen weg von Jesus und auf den Wind und auf die Wellen gerichtet. Und was so wunderbar ist, er fängt an zu sinken. Und es geht ja schnell, normalerweise. Und das so Wunderbare ist, es heißt, sofort streckte Jesus seine Hand aus. Und sofort zog er ihn raus. Sofort. Und es ist so wunderbar, Er war sicher noch einige Meter weit weg, aber er hat ihn sofort rausgezogen. Und was ich sehr beeindruckend fand, und da sehen wir, wie Jesus ist, also er zieht uns raus, wenn es ist, wenn wir am Sinken sind, wenn wir rufen, Herr, rette mich. Und es ist wichtig, dass wir auch rufen, Herr, rette mich. Und nicht denken, oh, wird schon irgendwie, sondern wenn wir merken, boah, das Boot sinkt irgendwie, also ich sinke. Dann sollen wir, Herr, rette uns rufen. Aber was Jesus nicht zu ihm gesagt hat, er hat nicht gesagt, Petrus, du warst super. Du bist immer ein paar Meter gelaufen. Hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Und für Jesus war es komplett unverständlich, dass Petrus an ihm gezweifelt hat. Weil er doch Gott ist. Weil er der Herr ist. Weil er das Wort ist. Und ich merke, wie mir es hilft, dass ich weiß, Gott mag keinen Zweifel. Er mag es nicht, wenn ich zweifle. Er verdammt uns nicht, er holt uns wieder raus. Aber ich weiß, du hast am Sonntag gesagt, er hasst Zweifel sogar. Gott hasst Zweifel. Es ist nicht einfach irgendwas, naja, ich zweifle heute mal, ich bin halt so der Zweifler oder so. Sondern wir können gar nicht Christen sein und Zweifler sein. Es geht eigentlich nicht, jedenfalls, also wenn du noch Zweifel hast, die in deinen Verstand kommen, und das passiert uns allen, dass die Zweifel natürlich uns anfliegen und uns beballern, dann widerstehen wir den Zweifeln. Wir haben Autorität bekommen, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und wir müssen Zweifel nicht in unserem Tempel, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wir müssen Zweifel nicht beherbergen in uns. Halleluja. Wir haben Autorität bekommen. Und wir können, weißt du, wenn Zweifel dich anfliegen, dann kannst du sagen, weg mit euch. In dem Namen, nicht nur, du musst es sagen. Wir müssen es sagen, wenn wir nicht sinken wollen. Weil Zweifel wollen, und es sind dämonische Mächte, und sie wollen uns zum Sinken bringen. Und sie kommen nicht von Gott. Also es sei denn natürlich, es gibt ja gute Zweifel, wenn du eine Fake-Mail bekommst, dann bitte zweifle, dass es eine gute Sache ist. Ja. Ja, aber davon rede ich nicht, sondern es geht um das Wort Gottes, es geht um unseren Herrn. Und er hat unser absolutes Vertrauen verdient. Er möchte, dass wir ihm absolut vertrauen. Und er hat den Preis dafür bezahlt. Er hat alles getan, damit wir ihm vertrauen, und zwar 100%. Und wir können einfach sagen, Herr, ich möchte ab heute, ich möchte nicht mehr, und ich gestatte es mir nicht mehr, ständig rumzuzweifeln. Liebst du mich? Bist du für mich? Oh, wird das was mit meiner Ehe? Wird das was mit meinen Kindern? Wird das hier? Ich sage nicht, dass es einfach ist. Und es nicht Zweifel wirklich kommen. Aber wir haben eine Kur gegen Zweifel. Und die sind das Wort Gottes. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Gott möchte, Halleluja, dass du in jedem Bereich deines Lebens den Sieg hast. Und Durchbruch hast. Halleluja. Und auf dem Wasser gehst. Und auf den Herrn schaust. Weil er ist würdig. Er ist würdig, dass wir auch aus dem Boot aussteigen und wirklich anfangen zu glauben. Und glauben und auf seinem Wort gehen, auf seine Verheißung gehen. Wenn alles schreit, wie bei dir auch natürlich letztlich, ne, die Diagnose der Ärzte, die kann in deinen Ohren widerhallen. Und dann weißt du, okay, das eine ist, das ist ein Faktum, aber ich weiß, es gibt eine Wahrheit, die höher ist als jeder Fakt dieser Welt, als alles, was Ärzte sagen können, alles, was Banker sagen können. Sondern das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und ich glaube dem Wort und ich habe mich entschieden, mein Herr ist trustworthy, er ist würdig, dass ich ihm vertraue. Und deshalb stelle ich meinen Fuß darauf und Halleluja, er hat es verdient. Er hat alles für uns vollbracht, dass ich ihm glaube und mein ganzes Vertrauen, was ich habe, auf ihn setze. Und so wie wir es bei diesem starken Zeugnis und auch bei dem starken Zeugnis gestern Abend gehört haben, es lohnt sich, ihm zu glauben, gegen alles, was zweifeln will, und zu sagen, nein, ich zweifle nicht, entscheide mich gegen Zweifel und ich glaube und vertraue ihm, weil Gott ist gut und er hat den besten Plan für mein Leben und er ist für mich. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Halleluja. Amen. Halleluja, preist den Herrn, wow, so ein starker Fluss hier drin heute Abend, Hammer, Hammer, Hammer, geballte Frauenpower, Halleluja, preist den Herrn. Also jemand, ich weiß gar nicht wer, aber jemand hat es mal gesagt und das habe ich mir gemerkt, hat gesagt, so viele Christen fragen, wie kann mein Glaube stärker werden, wie kann ich mehr Glaube bekommen? Und seine Antwort war ganz einfach, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, sagt das Wort Gottes, dann ist der gleich, 2. Petrus 1, Vers 1 ist das, dann ist der gleich kostbare Glauben in dir drin, wie der in Jesus ist. Jetzt sagst du, ja, Moment, aber das spüre ich nicht immer so. Wie wird dieser Glaube aktiviert? Weißt du, du musst dich gar nicht so sehr aufs Glauben konzentrieren, sondern alles, was du tun musst, ist den Zweifel, der in deine Seele versucht reinzukommen, in deinen Verstand zu eliminieren. Amen. Was dann übrig bleibt, ist der Glaube, der in dir ist. So einfach. Alles, was du tun musst, ist einfach den Zweifel eliminieren. Der ist nur in deinem äußeren Menschen. Und deswegen sagt Jesus, hey, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, den haben wir locker. Wir haben den Glauben von Jesus in uns. Amen. Halleluja. Es kommt nur darauf an, dass du dem Zweifel keinen Raum gibst. Das ist der Geist dieser Welt. Das ist der Geist des Zweifels. Und weißt du, ich gebe dir noch eine kleine Lektion zum Schluss. Was dir hilft, den Zweifel zu eliminieren in manchen Situationen. Weißt du, es gibt unterschiedliche Dinge, die du tun kannst. Du kannst natürlich gebieten und kannst sagen, Zweifel raus, und du kannst Autorität nehmen und du kannst das Wort proklamieren und was weiß ich was. Aber weißt du, was ich festgestellt habe, was sehr gut hilft, ist, oder vielleicht auch dann hilft, wenn nichts anderes hilft. Der Zweifel dich bombardiert oder der Zweifel in deinem, du spürst es, der Zweifel klopft an, dann entscheide dich doch einfach mal, nichts zu denken. Amen. Entscheide dich doch einfach, nichts zu denken. Einfach Schluss. Also ich habe festgestellt, ganz viele Wunder passieren, wenn ich Leuten die Hände auflege und ich bete für sie. Weißt du, es ist unterschiedlich. Manchmal ist es so, du legst jemand die Hände auf und du spürst schon, den Glauben ist total da, es geht total rein wie Butter, du weißt schon, du spürst irgendwie so ein Kick, da knackt irgendwas und du weißt schon, es ist passiert. Ja. Amen. Das ist das Beste. Aber dann gibt es Situationen, da betest du für jemanden und von der Seite sagt dir die ganze Zeit einer, diesmal nicht. Diesmal funktioniert es nicht. So, was machst du? Du gibst den Befehl, dass es passiert. Natürlich, du sprichst im Glauben, ist ja sowieso klar. Aber du spürst diesen Zweifel da. Also was mache ich, wenn ich fertig gesprochen habe? Einfach eine halbe Minute nichts denken. Das ist der Moment, in dem der Glaube Gottes übernimmt. Amen. Jesus hat gesagt, habt Glauben Gottes. Ich kann Glauben Gottes nicht aus mir selber raus haben, aber der Glaube Jesu kann übernehmen, wenn mein Zweifel schweigt. Also meine Seele hat vielleicht mal einen Zweifel. Gedanken kommen von der Seite. Es kann der Zweifel von der Person sein, für die ich bete. Es kann mein eigener Zweifel sein. Vielleicht bin ich müde und deswegen denke ich, oh, ich will für niemanden mehr beten, da passiert eh nichts mehr heute. Was auch immer es ist. Also, es geht. Wusstest du, dass es geht, nichts zu denken? Das ist eine geistliche Grundlektion. Für Leben im Geist. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass du den ganzen Tag nur da sitzen sollst und sagst, okay, ich denke nichts. Aber es ist möglich, einfach zu sagen zu deinen Gedanken, stopp. Einfach zu sagen, okay. Verstehst du? Wo dir kein Gedanke durch den Kopf geht, dann kann Gott übernehmen. Amen. Halleluja. Nichts ist unmöglich, sagt Gott. Alles ist möglich dem, der glaubt. Halleluja. Und du musst diesen Glauben nicht produzieren. Wir haben manchmal so eine falsche Vorstellung als Christen von Glauben. Wir denken, Glauben bedeutet, oh, ich konzentriere mich total drauf. Ich glaube. Und wir verwechseln Glaube mit unserer seelischen Energie, dass wir was unbedingt wollen. Ja. Verstehst du? Glaube heißt nicht, du willst es unbedingt. Also du kannst für was glauben, was dich persönlich gar nicht tangiert. Sonst könntest du ja nicht für andere Menschen beten, die du gar nicht kennst. Ja. Verstehst du? Du kannst für Dinge Glauben haben, Glaube Gottes haben, die dich persönlich gar nicht tangieren. Aber so kommt es manchmal im Leib Christi, dass Leute sagen, ja, sie haben so stark geglaubt und trotzdem ist er nicht geheilt worden. Kennst du das? Verstehst du? Und es geht nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen. Weißt du, wie ich gesagt habe, du kannst Glauben nicht produzieren aus dir selber. Aber manchmal habe ich so diese leise Frage, könnte es sein, dass sie es einfach nur unbedingt gewollt haben und das als Glaube empfunden haben? Ich glaube es. Amen. Und vielleicht ist es an der Zeit, einfach mal einen Moment ruhig zu sein und Gott übernehmen zu lassen. Amen. Halleluja. Und plötzlich steigt etwas im Geist, weißt du, kommt etwas vom Thron Gottes in die Atmosphäre. Und alles ist möglich. Es ist alles möglich. Also du denkst, wie kann das sein? Wie kann das passieren? Gestern, erinnert euch dran, die Krankenschwester, die ich nach vorne gerufen habe, um die Skoliose zu testen von der Frau. Ja? Die hat die Skoliose gefühlt, die konnte das fühlen, ja? die Krümmung hinten und an der Wirbelsäule. Und dann haben wir reingesprochen und dann habe ich sie wieder fühlen lassen und dann fing sie an zu weinen, weil sie so geschockt war, dass die Wirbelsäule, die vorher krumm war, plötzlich gerade war. Also das kannst du nicht mit deinem Verstand erzeugen. Das kannst du auch nicht mit deinem Willen erzeugen. Da kannst du noch so stark wollen und oh, ich glaube. Also es passiert in dem Moment, wo Gott übernimmt. Amen. Also der entscheidende Moment in deinem Leben ist der Moment, wo Gott übernimmt. Amen. Und plötzlich merkst du, es hat sich was verändert. Und plötzlich ist das Wunder da oder was auch immer es ist, was einfach Gott tun will. Plötzlich ist es da, plötzlich ist er da, plötzlich ist er im Raum. Also wir müssen es lernen. Jemand hat es heute Abend gesagt, ich weiß nicht mehr welcher Vers war, aber mir kommt gerade der Vers Psalm 46, wo es heißt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Amen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Halleluja. Also, wofür kämpfst du momentan? Und weißt du, es ist eine gute Sache, sich für Dinge einzusetzen. Es ist eine gute Sache, voranzugehen. Es ist eine gute Sache, weißt du, Vision zu haben. Es ist eine gute Sache, Träume zu haben. Es ist eine gute Sache, einfach Dinge hervorkommen sehen zu wollen. Weißt du, ich bin voller Vision. Amen. Und ich will große Dinge sehen. Und ich glaube dem Herrn, weißt du, ich glaube dem Herrn für nichts weniger als eine mindestens nationale Erweckungsbewegung Gottes, wo wirklich unser Volk nochmal total umkehrt zum Herrn, um Buße tut und wirklich die Herrlichkeit Gottes unser Land erfüllt. Amen. Das glaube ich. Weißt du, und ich glaube, dass das möglich ist. Ich weiß nicht, wie es geht, weißt du, wenn manchmal ins Sichtbare schaust und denkst, so, meine Güte, es scheint so weit weg zu sein. Aber ich sage dir, Gott kann in einem Moment den Schalter umlegen. Es ist nichts anderes, wie wenn du für ein Wunder betest. Du denkst, wow, der Zweifel kommt und du denkst, oh, da passiert nichts. Und dann kommt der Gedanke, wie kann das überhaupt passieren? Eine krumme Wirbelsäule gerade, wie kann denn sowas gehen? Oder Metall löst sich auf im Körper, wie kann denn sowas gehen? Ja, da kommen die Gedanken und du denkst, und dann lässt du Gott übernehmen. Indem du einfach mal einen Moment nichts denkst. Und plötzlich ist es da. In einer Sekunde ist es da. Weißt du, wie wäre es, wenn wir einfach mal, wenn wir in unseren Gebeten für unser Land, weißt du, wo wir wirklich, und wir treten gerade wirklich sehr stark ein für unser Land, die bei Glory Life ein bisschen verfolgen, kriegen das mit, ja, wirklich, Fürbitte, wir hatten vor 2 Wochen so eine gewaltige Zeit bei uns in der Glory Life Schule. Wie viele von euch schauen die Glory Life Schule bei uns? Ja, einige. Halleluja. Ihr anderen, ich lade euch ein. Übrigens, ich soll euch nochmal von Astrid sagen, bis Mittwoch könnt ihr euch anmelden und müsst keine Anmeldegebühr bezahlen. Okay, das gilt immer noch. Halleluja. Die sparte 40 Euro für Einzelpersonen und 60 für Ehepaare. Wir hatten so eine starke Zeit vor 2 Wochen in der Glory Life Schule, wo wirklich dieser Geist der Fürbitte übernommen hat. Ja. Ich hatte eine Stunde gemacht über Erweckung, hat 1-2 historische Berichte über Erweckung vorgelesen und beziehungsweise ein prophetisches Wort auch für Gebet, für Erweckung, wo es darum ging, im Riss zu stehen für das Land. Und dann kam wirklich der Geist der Fürbitte auf uns und dann ist der restliche Abend, war dann, anstatt dass nochmal eine Lehrstunde gekommen wäre, war dann wirklich Übernahme durch den Geist der Fürbitte. Also wir sind absolut, wir spüren, es ist eine Dringlichkeit, wirklich für unser Land in den Riss zu treten wie nie zuvor. Ich sage euch was, ich glaube, dass wir nur noch ein kurzes Zeitfenster haben, wo wir freisetzen können, dass eine Bewegung Gottes passiert, ohne die wir in wenigen Jahren uns wundern werden, wo wir gelandet sind in unserem Land. Amen. Wo wir gewundert sind, wo wir uns wundern werden. Wir brauchen ganz, ganz dringend dieses Eingreifen Gottes. Aber vielleicht sagt dir manchmal dein Verstand, boah, ich bete und scheinbar, ich mache den Fernseher an und es scheint alles in die gegenteilige Richtung zu gehen. Vielleicht sind Widerstände, die du im Geist spürst oder was auch immer. Also ich sage dir heute, genauso wie Gott eine Wirbelsäule in einer Sekunde begradigen kann, genauso kann er in einer Sekunde im Geist einen Schalter herumlegen und ein ganzes Land wird plötzlich zu Gott gezogen. Amen. Amen. Halleluja. Das Wort Gottes sagt es. In Jesaja, kannst du es lesen, 66, glaube ich, ist es, wo er sagt, da stellt Gott diese rhetorische Frage und sagt, sollte es möglich sein, dass ein ganzes Land an einem Tag zum Herrn kommt? Und es ist eine rhetorische Frage. Das heißt, mit anderen Worten, für Gott ist es natürlich selbstverständlich möglich. Also für Gott ist alles möglich. Amen. Lasst uns Gott wirklich, weißt du, lasst uns Gott nicht nur für die persönlichen Wunder glauben, sondern lasst uns Gott auch für die größeren Dinge glauben. Amen. Lasst uns Gott für Hamburg glauben. Lasst uns Gott für den Leib Christi insgesamt glauben. Weißt du, alle Kirchen, alle Gemeinden. Also ich glaube, das, was Gott jetzt vorhat, kann er nur tun durch alle Kirchen, alle Gemeinden. Amen. Erweckung. Halleluja. Geist der Erweckung, was ist der Geist der Erweckung, dass Menschen wirklich erkennen plötzlich, Gott ist real, Gott lebt und ich muss zu ihm umkehren, ich kann nicht ohne ihn leben, ich brauche Vergebung meiner Schuld, Vergebung meiner Sünde, ich brauche Jesus. Das ist der Geist der Erweckung. Ich sage dir, es ist möglich im Geist, dass an einem Tag ein Schalter rumgelegt wird und im ganzen Land werden sich die Menschen plötzlich bewusst, ich brauche Jesus. Amen. Es gibt historische Berichte von Erweckungen. Ich habe sie in der Glory Life Schule teilweise vorgelesen, die letzten Wochen. Zum Beispiel von den Hebriden in Schottland oder von Wales oder in Amerika, in verschiedenen Orten und so weiter. Es gibt so viele Berichte. Oder in Deutschland, Zinzendorf, die Herrnhuter und so weiter. So viele Dinge, weißt du, wo Gott in einem Moment einen Schalter rumgelegt hat. Und plötzlich war alles anders. Halleluja. Ich möchte dich wirklich ermutigen, für diese Momente zu glauben. Also persönlich, das ist die erste Ebene, dein persönliches Wunder, das Wunder für den du der Person, für den du betest. Für, weißt du, hier ist Glory Life Hamburg, weißt du, Gott hat Mächtiges vor mit Glory Life Hamburg. Amen. Glaub ihm dafür. Amen. Gott, wow, ich sag dir, in Sprüngen nach vorne. Amen. Träume groß, ja, Gott ermutigt dich. Jesaja 54, steck deine Zeltpflöcke weit, spann deine Zeltdecken aus, spare nicht, verlängere die Seile. Amen, denn du wirst sie nach allen Seiten ausbreiten. Der Raum hier wird bald nicht mehr ausreichen. Amen. Denn du wirst sie nach rechts und links ausbreiten und deine Söhne werden die verödeten Städte besiedeln. Amen. Halleluja. Denk groß für das, was Gott vorhat, hier in Hamburg, hier bei Glory Life, in deiner Gemeinde, wenn du von woanders her kommst, für den Leib Christi insgesamt, ist schon die nächste größere Ebene. Für deine Stadt. Für dein Land. Für deinen Kontinent. Amen. Für Europa. Ja. Das ist eigentlich das Level von unserer Vision. Dass wir wirklich sagen, wir wollen den Geist der Erweckung in Europa sehen. Weil ich sagte, so sehe ich die Dinge, ich glaube, dass nicht mal ausreicht, dass in Deutschland dieser Geist durchbricht, sondern er muss in ganz Europa durchbrechen. Ansonsten wird es sehr schwierig. Amen. Aber in einem Moment kann Gott den Schalter umlegen. Halleluja. Glaub ihm dafür. Glaub ihm für die großen Wunder. Glaub ihm dafür, dass er es tut. Weißt du, es ist interessant, da wurde ich jetzt so beeindruckt vor zwei Wochen von diesem Text ganz neu. Wer kennt den Turmbau zu Babel? Okay? Turmbau zu Babel, 1. Mose 11. Wo Gott, also ihr kennt ja die Leute von Babel, die diesen Turm bauen wollten unbedingt und gesagt haben, hey, wir nehmen uns das vor, wir bauen diesen Turm bis zum Himmel, dass die Spitze des Turmes bis zum Himmel reicht und wir machen uns einen großen Namen und so weiter. Und sie waren sich total eins und sie waren total entschieden dafür. Und dann kommt Gott runter und er sieht es und er sieht die Herzenshaltung total daneben, total verkehrt, wollen Gott überhaupt nicht die Ehre geben, sonst geht ihn nur um sich selber. Aber das Interessante ist, er fuhr herab, 1. Mose 11, Vers 5, er sagt, er fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Amen. Das sagt Gott über Leute, die vollkommen ein falsches Motiv haben. Aber er sieht, sie sind eins, sie sind entschieden, sie sind klar, sie sind ausgerichtet und er sagt, jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was in ihr Herz kommt. Und jetzt frage ich dich, wie viel mehr sagt Gott das zu uns, wenn unser Motiv nicht selbstsüchtig ist, sondern wenn es uns ums Reich Gottes geht, wenn es uns um Erweckung für Hamburg, Erweckung für unser Land, die Gemeinde Jesu, dass sie aufgebaut wird, dass der Himmel immer mehr auf die Erde kommt, wie viel weniger wird uns unmöglich sein? Amen. Wenn wir eines Herzen sind, wenn wir in eine Richtung gehen, wenn wir eine Klarheit haben in unserer Ausrichtung. Nichts wird uns unmöglich sein. Wenn denen nichts unmöglich war, in dem Fall musste ja Gott eingreifen, ihre Sprache verwirren, damit sie nicht mehr so eins waren. Aber weißt du, im Geist Durch Jesus sind wir eins. Amen. Und Gott schaut und schaut, hey, sie haben das richtige Motiv. Es geht ihnen gar nicht um sich selber, sondern es geht ihnen um mich und um meine Ehre. Und sie sind eins da drin. Ich sage dir, nichts ist ihnen unmöglich. Amen. Nichts. Ich spreche prophetisch hier zum Leib Christi in Hamburg. Und ich sage, Leib Christi in Hamburg, nichts ist dir unmöglich. Amen. Wenn du nur eins bist, wenn du nur ausgerichtet bist, wenn du nur klar bist. Amen. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns beten zum Schluss. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir danken dir, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wirken an diesem Abend, Herr. Das ist wirklich ein Abend des Glaubens. Halleluja. Wir preisen dich, Herr, für den Geist des Glaubens, der in uns lebt, Herr, und der auch jetzt durch die Botschaften hier im Raum freigesetzt ist, Herr. Durch dein Wort, ja, wo kommt der Glaube her? Er kommt aus dem Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Halleluja. Und so ist der Geist des Glaubens heute Abend hier. Und in dem Namen Jesus sage ich, was auch immer du in deinem Leben für eine Herausforderung haben magst, in Jesu Namen, nichts ist dir unmöglich. Nichts ist dir unmöglich. Was auch immer Gott dir an Vision gegeben haben mag, welchen Traum auch immer er dir in dein Herz gegeben haben mag, nichts ist dir unmöglich. Alles, was es braucht, ist, dass du dich verbindest mit ihm und verbindest mit Geschwistern, die in diesem selben Geist des Glaubens unterwegs sind. Amen. Weil das ist das, was Gott sehen will. Denke nicht, dass du es alleine schaffst. Das wäre ein großer Irrtum, wenn du Christ bist. Ja, es gibt kein Christsein alleine. Das gibt's nicht. Sondern du brauchst deine Geschwister. Auch damals in Babel, die waren nicht stark, einer alleine. Das war nicht die Idee von einem, sondern sie waren sich eins in dieser Sache. Deswegen waren sie so stark. Wie viel mehr der Leib Christi. Du brauchst andere, die diesen selben Geist des Glaubens in sich tragen, dass sie um dich rum sind, dass sie dich darin bestärken, dass sie dich darin stützen und einer den anderen und alle gemeinsam und nichts ist unmöglich. Amen. Und dafür danke ich dir, Vater. Ich danke dir für deinen Leib hier in Hamburg. Ich danke dir für dein Wirken hier in Hamburg, Herr. Ich danke dir für deine Kraft hier in Hamburg. Halleluja, Herr. Herr, und ich proklamiere, Herr, denen, die eins sind mit dir und miteinander im Geist vorangehen, nichts ist ihnen unmöglich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Korabasa. Bet mal gerade im Geist. Bet mal gerade im Geist. Kerabasia da da da da shika da da da da. Orabasia da da da da bashia kanana na na na na na. Oh rabasia da da da basia da da da bashanda da da da basia da da da da da. Oh rabasika da da da da bashika da da da da basondo do do do do do shakara da da da da da. Oh rabasia da da da da namashika na namasoko do do do do do do do shenda da da da da da da da da da. Oh rabasika da da da da da bashika da da da da da basika da da da da da da da. Oh rabasia da da da da da da da bashika da da da da basika da da. Halleluja, Halleluja. Und während du sprichst in Sprachen, bete einfach weiter in Sprachen. Aber jetzt sprich einfach mal wirklich in diesem Bewusstsein in Sprachen, dass Autorität auf deinen Lippen ist. Der Geist des Glaubens ist auf deinen Lippen. Du verstehst jetzt nicht, was du sagst, aber Gott weiß, was du sagst. Und da ist Autorität auf dem, was du sagst. Und wo auch immer du in deinem Leben ein Wunder brauchst, ja, du kannst es gerade jetzt vor Augen sehen. Du kannst es gerade jetzt sehen und sprich einfach im Geist. Sprich im Geist mit diesem Bewusstsein. Da ist Autorität auf meinen Worten. Und der Geist betet durch dich genau für diese Sache. Und da ist ein Durchbruch. Da ist ein Durchbruch. Oh, da ist ein Durchbruch. Da ist ein Durchbruch. Da ist ein Durchbruch für Wunder in deinem Leben. Da ist ein Durchbruch für Wunder in deiner Umgebung. Da ist ein Durchbruch für deine Gemeinde. Da ist ein Durchbruch für die Geschwister um dich herum. Da ist ein Durchbruch für deine Nachbarschaft. Da ist ein Durchbruch für deine Familie. Da ist ein Durchbruch für diese Stadt. Da ist ein Durchbruch für Hamburg. Da ist ein Durchbruch im Geist. Halleluja. Sprich in diesem Bewusstsein. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für all die Wunder, die hervorkommen, Herr. Weil die Söhne und Töchter, Herr, mit einer neuen Entschiedenheit sprechen, Herr. Weil die Söhne und Töchter, Herr, mit einem neuen Bewusstsein ihrer Autorität ihre Stimme erheben und sprechen, Herr. Halleluja, weil sie auf dem Wasser gehen, Herr. Weil sie im Glauben, Herr, nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Herr, weil sie auf das schauen, was droben ist, Herr. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Herr, weil sie auf das sinnen, Herr, was droben ist, Herr, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, Herr. Herr, denn unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Halleluja. Und von dort her kommt es hier auf die Erde, Herr. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr, dass du durch deine Kinder den Himmel hier auf die Erde bringst, Herr. Hier in Hamburg. Halleluja, Herr. Hier in Hamburg und Umgebung, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Wir danken dir dafür, Vater. Wir danken dir dafür, Vater. Halleluja, Halleluja. Danke für Durchbruch, Herr. Halleluja, Halleluja. Und jetzt lass uns eine Sache tun. Lass uns eine Sache tun. Lass uns eine Runde weiter beten in Sprachen. Aber lass uns gerade jetzt, lass uns wirklich dem Herrn glauben für den Geist der Erweckung in Hamburg und Umgebung. Amen. Lass uns glauben, dass dieser Geist der Erweckung fällt und dass dieser geistliche Schalter mehr und mehr rumgelegt wird in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, in deiner Straße. Vielleicht kommst du nicht direkt aus Hamburg, vielleicht kommst du von ein bisschen außerhalb. Egal. Da, wo du bist, dass dieser Schalter rumgelegt wird und dass Menschen ein Bewusstsein bekommen, ich brauche Gott. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche Jesus. Ich brauche ihn. Dass sie sich seiner Gegenwart bewusst werden. Lass uns einfach gerade mal einen Moment den Geist der Erweckung freisetzen. Halleluja. Oh, wir danken dir, Vater, Herr, dass du heute an diesem Abend, Herr, Herr, durch die Gebete in Einheit hier, heute Abend im Geist, Herr, dass du die geistliche Atmosphäre, Herr, über diese Umgebung hier verwandelst, Herr, dass du ein Wunder tust, Herr, und dass Menschen, die bisher verschlossen waren für Jesus, dass sie plötzlich ihre Herzen öffnen, Herr. Herr, wir proklamieren das, Herr, dass wir sehen, dass plötzlich Menschen in einer neuen Dimension offen sind für dich, Herr. Herr, dass sie nach dir fragen, Herr, dass unsere Arbeitskollegen nach dir fragen, Herr, dass unsere Familienangehörigen nach dir fragen, dass unsere Nachbarn nach dir fragen, Herr. Herr, dass die Menschen, Herr, denen wir auf der Straße begegnen, nach dir fragen, Herr. Dass die Menschen, denen wir bei Straßeneinsätzen, evangelistischen Einsätzen begegnen, Herr, dass sie nach dir fragen, dass sie offen sind, Herr. Herr, dass wir offene Türen einrennen, Herr. Herr, wir setzen offene Türen frei für das Evangelium hier in Hamburg, Herr. Herr, wir setzen den Geist der Erweckung frei hier in dieser Stadt, Herr. Herr, wir danken dir, dass es explodiert, Herr. Und dass es die Oberhand gewinnt in dem Namen von Jesus, Herr. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, oh Halleluja. Wenn jemand von den Leitern hier in Hamburg noch beten möchte, einfach geh ans Mikrofon und bete einfach. Halleluja, oder auch Irina natürlich. Halleluja, danke Jesus. Oder wir nehmen das Mikro. Halleluja. Oh, wir sagen Feuer, Feuer Gottes, fall. Oh, Geist des Gebets, fall noch stärker, Herr. Oh, Geist des Gebets, fall noch stärker, Geist des Flehens, fall noch stärker in unserer Mitte, Herr. Fall noch stärker in dieser Stadt, fall noch stärker in Hamburg, Herr. Halleluja, Vater, wir danken dir für einen Hunger hier in Hamburg, ein Hunger nach dir, ein Hunger nicht nach Brot, sondern ein Hunger nach dir, ein Hunger nach dem Wort Gottes, Halleluja, ein Hunger nach dem lebendigen Gott. Wir setzen heute Abend diesen Hunger nach dir, Jesus, frei, dem einzig wahren Gott, Herr. Wir preisen dich, dass Hunger jetzt fällt, Herr, überall, dass die Menschen aufmachen, einfach um dich zu suchen, um dich kennenzulernen. Und danke, dass du ihnen begegnest, Herr, dass du den Menschen begegnest. Danke für Visionen und Träume. Auch hier, Vater, in dieser Stadt, auch bei Moslems und überall, Vater, wir danken dir, dass du den Menschen begegnest. Wir danken dir für Hunger und Durst nach dir, dem lebendigen Gott. Danke, Jesus. Vater, und wir rufen Licht, wir rufen Licht, wir rufen Licht an die dunkelsten Orte in dieser Stadt, Herr. Wir sagen, schalte die Lampe an, damit dort Licht hinkommt, Herr. Damit die Herzen erkennen, dass sie dich brauchen, Herr. Dass sie ohne dich verloren sind, Herr. Dass sie einfach verloren sind. Und dass es nicht um Kirche geht, Herr, sondern dass es um Jesus und den Vater geht. Danke, dass das Vaterhaus geöffnet hat. Dass es geöffnet hat, Herr. Geöffnet, geöffnet. Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag ist das Vaterhaus geöffnet. Kommt zum Vater. Wir rufen, kommt zum Vater. Kommt zum Vater. Kommt zum Vater. Er liebt euch. Er liebt euch. Er liebt euch. Halleluja. Halleluja. Ja, Vater, wir rufen Erweckung aus, wir rufen Feuer aus, ich rufe Feuer aus, ich rufe Erweckung aus. Ich bitte dich, dass der Strom deines Geistes fällt über uns erstmal und dass der Strom weiterfließt, Vater, dass dieser Strom einfach kommt und die Menschen einfach mitzieht zu dir. Ich bitte dich um den Strom deines Geistes, ich bitte dich um diese Erweckung, ganz besonders in uns, um dein Feuer, um den Hunger in Jesu Namen, Halleluja. Ja, wir setzen hier in Hamburg auch unsere Autorität ganz, ganz stark ein. Und wir gehen auch gegen alle diese Geister von Verblindung, die diese dunkle Schleife über die Augen von Menschen gesetzt haben. Und wir machen das in dieser Schleife einfach weg im Namen Jesu. Diese Schleife, der da von Lügen und Verwirrung wird einfach weg. Also wir binden hier auf der Erde, und du hast gesagt, was wir binden hier, dass wir auch im Himmel gebunden, und wir nehmen auch diese geistliche Autorität hier über Hamburg im Namen Jesu. Und dein Licht kommt auch in die Regierung, in unser Senat, in unser, jeder, der da im Rathaus ist, dass wir Christen bekommen, jede Erlaubnis zu tun, was wir hier, um dein Evangelium zu predigen, Vater. Halleluja. Wir setzen einfach deine Engel frei, dann zu gehen und uns den Weg vorbereiten für uns Evangelisten, dass wir gehen einfach und nehmen diese Stadt ein für dich, Vater, weil diese Stadt gehört dir. Das ist dein Reich. Das ist dein Reich, wird es hier. Halleluja. Amen. Halleluja. Himmlischer Vater, wir kommen gemeinsam zu dir, um wirklich für Hamburg und den Norden einzutreten und um dich zu bitten, dass du wirklich eingreifst, Vater. Dein Wort sagt, wo die Sünde groß ist, deine Gnade ist viel größer. Und wir bitten dich in Einheit und gemeinsam um deine Gnade für den Leib Christi, für die Stadt, für den ganzen Norden, Vater. Erwecke bitte uns, komm mit deinem Feuer auf uns und durch uns. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Herr, du hast uns Macht und Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und zu herrschen über jede Macht des Feindes. Herr, und wir nehmen diese Autorität in Anspruch. Da, wo wir unseren Fuß hinsetzen, ist eingenommenes Land. Hamburg gehört uns. Wir proklamieren, Hamburg gehört den Söhnen und Töchtern Gottes in Jesu mächtigen Namen. Wir binden jeden Geist des Unglaubens. Wir binden jeden Geist des Stolzes. Wir binden jeden Geist der menschlichen Weisheit und Erkenntnis. Herr, deine Weisheit wird in Hamburg herrschen. Wir danken dir, Herr, und wir fordern unsere Familien ein für dein Reich und deine Ernte. Herr, du hast gesagt, fordert die Nationen und ich werde sie euch geben. Herr, du hast gesagt, ich und mein Haus, wir sind errettet, und ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Herr, wir nehmen das in Anspruch und wir binden jede Macht der Finsternis in unseren Familien, jeden Geist des Unglaubens. Wir binden diese Geister in Jesu mächtigen Namen und wir besetzen unsere Familien frei für dein Reich und deine Ernte. Halleluja. Herr, ich setze auch die Griechen in Hamburg frei für dein Reich und deine Ernte. Wir binden jeden religiösen Geist in Hamburg in Jesu mächtigen Namen. Und ich danke dir, Jesus, dass du da reinkommst mit deiner Liebe, dass du jedes einzelne Herz berührst, dass du sie an dein Herz ziehst, Jesus. Wir danken dir. Wir rufen Liebe aus. Wir rufen Freiheit aus über Hamburg in Jesu mächtigen Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Pass mal auf, lass uns mal eine prophetische Handlung machen. Gudi hat es gerade gesagt, jeder Ort, auf den unsere Füße treten, Gott hat ihn uns gegeben. Ja, sieh mal das, wo Gott dir wirklich einen Traum gegeben hat, wo Gott dir eine Vision gegeben hat. Stell mal ganz bewusst deinen Fuß da drauf. Das kann etwas, ein Wunder sein. Das kann ein Dienst sein. Das kann eine Berufung sein. Es kann eine Vision sein, die du hast für den Leib Christi. Stell einfach mal ganz bewusst deinen Fuß da drauf und trampel mal ein bisschen herum und schau mal, weißt du, jeder Ort, auf den deine Füße treten, Gott hat ihn dir gegeben. Halleluja. Du musst nur drauf treten. Das ist es. Du musst drauf treten. Du musst sagen, jawohl, das ist mein Land. Halleluja. Das ist mein Land. Du musst nur darauf bestehen und sagen, ja, das ist mein Land. Halleluja. Das kriegt nicht einfach irgendjemand, sondern das ist mein Land. Halleluja. Halleluja. Das überlasse ich nicht einfach dem Feind, sondern das ist mein Land. In Jesu Namen. Sag mal, das ist mein Land. Halleluja, Halleluja, das ist mein Land, das ist unser Land, Halleluja, lass uns mal sagen, Hamburg ist unser Land, und dann lass uns mal drauf treten und sagen, unser Land für das Reich Gottes, Hamburg ist unser Land. Amen, Amen, Amen, Amen. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, wow. Juhu. Danke, Jesus. Wow. Wow, das ist so ein Geist des Glaubens und des Gebets da. Halleluja. Ich setz dich frei. Weißt du, streck mal deine Hände aus. Ich setz dich frei, dass du diesen Geist von hier mitnimmst. Und dass du in dieser Entschiedenheit, weißt du, du wirst merken, einige werden es merken, dass in der nächsten Zeit deine Gebete eine ganz andere Power haben, ein ganz anderes Feuer haben, eine ganz andere Entschiedenheit haben. Weißt du, das macht allen Unterschied der Welt. Nicht nur irgendwelche gemurmelten, lahmen Gebete, wo du gleich im nächsten Moment schon wieder zweifelst, ob es wirklich passiert, sondern wo du wirklich mit diesem Feuer, mit dieser Entschiedenheit sprichst, deinen Fuß auf das Land stellst. Halleluja. Also keine Passivität. Wir wehren jedem Geist der Passivität. Sondern mit Entschiedenheit nehmen wir das Land ein. Mit Feuer nehmen wir das Land ein. Und ich setze dieses Feuer des Gebets über dir frei. Ich setze diesen Geist des Glaubens über dir frei. Ich setze diesen Geist des Gebets über dir frei. Ich setze diesen Geist der Vision. Ich setze diesen Geist der Entschiedenheit über dir frei. In Jesu Namen. Diesen Geist von Feuer vom Thron Gottes. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, empfang es in Jesu Namen.